sollt ihr nicht sorgen noch sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken? Womit, womit, womit werden wir uns kleiden? Nach solchem Allen trachten die Heiden. Nach solchem Allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles bedürftet. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles bedürftet. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles bedürfet, dass ihr dies alles bedürfet.